With the 24th selection in the 2005 NFL Draft, the Green Bay Packers select Aaron Rodgers, quarterback to California. The final snap of Super Bowl 45. The Green Bay Packers have won the Super Bowl. The Lombardi Trophy is coming home. Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge vom Packers Talk Germany. Heute besprechen wir die Woche 11. Wir spielen diese Woche bei den Seahawks. Heute mit dabei sind der Marco. Moin. Der Max. Moin, moin. Und ich, Nick, bin mit dabei. Und springen wir doch mal direkt rein. Das Spiel gegen die Dolphins. Was lief denn bei unserer Offense so richtig gut, Max? Bei unserer Offense lief so richtig gut. Finde ich ein bisschen übertrieben, aber so richtig gut lief, kann man sagen, ein einziger, und zwar Aaron Jones. Er hat jetzt, ich fordere ungefähr seit, ich weiß nicht genau, wir sind in Woche 11, also ungefähr seit 11 Wochen fordere ich, dass er 15 bis 20 Mal den Ball kriegt. Er hat jetzt das erste Mal 15 Mal tatsächlich den Ball in die Hand gedrückt bekommen. Und ich würde mal sagen, er hat es ganz ordentlich gemacht. Fast 150 Yards gelaufen, 2 Touchdowns gemacht, 6,8 Yards ist er jetzt im Saisonschnitt. War bei, ich glaube, 9,7 Yards im Schnitt pro Lauf. Das ist ein absurder Wert, wirklich ein absurder Wert. Ansonsten neben Aaron Jones hat Aaron Rodgers mal wieder eine gemischte Vorstellung abgeliefert. Er hat teilweise freie Receiver übersehen. Er hat teilweise den Ball auch einfach weggeworfen deswegen und er ist ein bisschen zu oft gescrambled, meiner Meinung nach, wenn er hätte werfen können. Andererseits hat er zum Beispiel beim ersten Touchdown zu Devontae Adams hat er glanzvollen Wurf. Naja, einen sehr schönen Wurf zu Adams geworfen, der in die Endzone quer, quasi fast parallel zu ihm reingelaufen ist. So, dass nur Adams ihn kriegen konnte. Adams hat ihn auch ganz sicher gefangen. Und das heißt, er kann es theoretisch noch. Er hat auch noch ein paar andere echt schöne Würfe hingelegt. Aber er hat trotzdem nicht diese herausragende Performance gezeigt, die er sonst in den letzten Jahren öfters gezeigt hat. Und das gegen eine Defense, die ich jetzt nicht zu den stärksten der Liga zählen würde. Schauen wir uns noch mal ganz kurz ein paar Statistiken an aus dem Spiel. Aaron Rodgers hat eine Completion, hat 19 von 28 Bällen an Mann gebracht für, naja, wir können aufrunden auf 200 Yards, für ein Passer-Rating von 112,1. Das stellt sich natürlich sehr positiv dar. Ein Rating von über 100 ist immer ganz gut, oder sehr gut eigentlich. Aber ich würde sagen, dass er das gegen die Seahawks, wenn er so spielt, nicht, auch wenn die Seahawks-Defense gerade nicht so gut ist, aber darüber reden wir später noch, würde ich sagen, dass er das gegen die Seahawks noch nicht hinkriegt, wenn er genau so spielt. MVS, unser Rookie, hat 6 von 7 Bällen gefangen. Das heißt, er zeigt, dass er einfach auch ein sicherer Catcher ist. Für 44 Yards, Average von 7,3 Yards, das ist wirklich nicht herausragend. Aber das liegt, würde ich sagen, hauptsächlich daran, dass die Dolphins eine riesige Angst vor ihm hatten, wenn er die Go-Route tief in die gegnerische, tief in die gegnerische Hälfte reinläuft. Deswegen haben sie ihn da immer ein Safety auf ihn abgestellt. Er hat sich gut darauf eingestellt, ist kurze Routen gelaufen, hat mal 7, mal 8 Yards mal gemacht, dann öfter mal ein neues First Down geholt, was auch sehr wichtig ist. Und jetzt stellt sich natürlich für die nachkommenden Teams eine große Frage. Wie decken wir MVS? Denken wir ihn weiterhin tief, dann wird er trotzdem einen mit 7, 8 Yards auseinandernehmen, weil wenn er zweimal den Ball kriegt, hat er damit ein neues First Down. Oder deckt man ihn kurz, dann wird er einen mit wie groß ist er, 6 Fuß 4 oder so. Und Moment, ich kann nachgucken, ja, 6 Fuß 4. Und er ist extrem schnell. Dann wird er einen tief schlagen und wird 50 Yards Pässe fangen von Aaron Rodgers, der das ja, würde ich mal sagen, auch drauf hat. Devontae Adams hat 2 Touchdowns gefangen, der klare Nummer 1 Receiver. Und obwohl er das ist und obwohl das jedem in der NFL klar ist, hat er die 2 Touchdowns trotzdem gefangen, hat einen Average von 14,3 Yards bei seinen Bällen hingelegt, die er gefangen hat. Ein super Wert. Auch er ist ein elementarer Bestandteil von der Offense. Und Aaron Jones hat übrigens auch noch für 27 Yards gefangen. Equanimous St. Brown hat sagen wir mal, er ist nicht besonders aufgefallen von seinen Receiver-Fähigkeiten her. Er hat 2 Bälle gefangen von 3 für 3 Yards. Gut, der eine davon, da konnte er nichts dafür, das war ein Screen Pass von Rodgers, wo der gegnerische Cornerback quasi einen halben Meter vor ihm stand und ihn dann gleich getackelt hat. Und ja, ansonsten haben unsere Tight Ends insgesamt 4 Bälle gekriegt, 2 für Kendricks, einer für Lewis und einer für Graham. Haben jeweils 24, 30 beziehungsweise 14 Yards draus gemacht. Also auch die sind eine offensive Waffe, die die Packers sind, wenn Rodgers die freien Receiver findet und es sind wirklich öfter welche frei, sind sie eine große Gefahr für jede Defense, auch für eine anfällige Defense der Seahawks. Und ich denke, da könnten einige Punkte fallen im nächsten Spiel, aber vor allem im Spiel gegen die Dolphins, die 31 Punkte, die sie erzielt haben, das war in Ordnung. Da kann man jetzt von den Punkten her nicht viel sagen, nur war es wieder, wie es sich für mich angefühlt hat, war es vor allem wieder eine ziemlich uninspirierte Performance. Es war für mich ein bisschen langweilig auch und es hat nicht so gewirkt, als ob die jetzt wahnsinnig tolle Konzepte sich dafür überlegt haben. Also es war jetzt ein Pflichtsieg gegen die Dolphins, aber es war auch definitiv nicht mehr, im Fußball würde man vielleicht sagen, Arbeitssieg oder so. Also an sich größtenteils stimme ich dir zu. Was ich noch dazu sagen muss, ist, dass die Offensive Line größtenteils echt gut gearbeitet hat. Allen voran Corey Linsley hatte ein herausragend starkes Spiel. Also er war im Pass-Blocking solide gut, aber im Run-Blocking war er ein echtes Monster. Hat unglaublich gut geblockt. Unter anderem bei dem langen Ding für 67 Yards von Aaron Jones war er der, der die Lücke freigeblockt hat. War auch von der Offense-Line größtenteils eine gute Leistung, auch wenn es da wieder so ein bisschen Verletzungsprobleme gibt, beziehungsweise gab. Gebe ich da absolut recht. Ich würde sagen, Byron Bell war am Anfang vom Spiel, vielleicht zum ersten Viertel, ein Unsicherheitsfaktor. Der hat sich aber dann gefangen und hat auch ganz gut gespielt. Also ich würde mal sagen, das Offensiv, hast du recht, habe ich überhaupt nicht erwähnt, aber das Offensiv nach Aaron Jones, die O-Line der zweitbeste Mannschaft, also nach den Running Backs eben die O-Line der zweitbeste Mannschaftsteil offensiv war. Die haben echt Pass Protection gut gearbeitet und Run Protection, Run Blocking richtig, richtig, richtig gut gearbeitet. Stimmt absolut, ja. Was mir noch gut gefallen hat, war die Tatsache, dass wir im Vergleich zu vorigen Spielen eigentlich in fast allen Third Down Aktionen eigentlich nur noch Third and Two, also immer Short zum nächsten First Down hatten. Im Vergleich zu den vorigen Spielen hatten wir sehr, sehr oft Third and Long. Da merkt man, dass so ein Run-Game das funktioniert auch ausmachen kann, dass man wirklich nicht in diese Drucksituationen reinkommt, Yard für Yard nach vorne kommt und dann einfach die Conversion auch einfacher wird. Und dadurch hat man entspannter das Feld auch runtermarschieren können und die Offense hat sehr viel Zeit auch von der Uhr genommen, die Defense dann auch sich ausruhen und entspannen konnte im Vergleich zu anderen Spielen. Also das hat definitiv besser funktioniert auch. Wobei man dazu sagen muss, dass wir trotz der kurzen Third Downs nur 4 von 10 zu einem neuen First Down gebracht haben. Also das ist dann trotzdem keine Glanzleistung, erst recht, wenn man halt die kurzen Third Downs hat. Gebe ich dir recht, aber trotzdem ist es schon ein himmelweiter Unterschied, ob man die ganze Zeit 3rd and 8 oder 3rd and 10 hat oder ob man 3rd and 1 hat oder 2 Yards vielleicht noch gehen muss. Und das liegt auch, ich würde dir absolut recht zustimmen, dass das hauptsächlich am Running Game von Aaron Jones und von der O-Line liegt. Wo wir gerade bei diesen Conversions sind, mein Shit-Play of the Game war 4th and 2, wo man alle Running Backs rausnimmt, stellt Devontae Adams ins Backfield, 2 Tight Ends. Dann spielt man so eine, ich weiß nicht, wie die Route heißt, läuft im Prinzip Adams als Running Back bis zur Line nach rechts außen. quasi um den Right Tackle drumrum und dann zieht er in die Mitte. Oder was, links rum? Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann steht er da frei, 2 Yards weit, direkt hinter der, Line, wo er hin muss. Und Rodgers wirft einfach nicht. Und Rodgers sucht dann den tiefen Pass und zack, liegt er auf dem Boden und wir haben verkackt. Also das war wirklich was, mein Gott, und das hat mir, das ist so auch so ein Grund, glaube ich, wieso wir diese dritten und kurz irgendwie nicht geschafft haben, weil Rodgers ist einfach nicht, ich weiß nicht, ob er es nicht will oder wo das Problem ist, aber kurze... Der Playcall auch total scheiße. Na, der Playcall ist bestimmt diskutabel, aber Adams stand frei. Also er hätte einfach Adams den Ball hingeben können. Also ich finde es ja prinzipiell gut, dass Rodgers auch gerade in den dritten Versuchen oder auch wenn man ab und zu mal einen vierten ausspielt, die Verantwortung übernimmt und sagt, gib mir den Ball. Aber ich habe auch oft das Gefühl, dass er einfach momentan diese Entscheidungen nicht so wirklich treffen will oder treffen kann, die er normalerweise gerade bei so Situationen, einen kurzen Pass, den Receiver vertrauen, das Ding dahin werfen, wo der Receiver hinläuft und fertig ist. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich aktuell das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich weiß es nicht. Habe ich auch heute auf Twitter noch ein Bild dazu gepostet, wo ich mir das All 22 angeguckt habe dazu. Im ersten Drive der Packers steht MVS ungefähr 15 Yards tief, Mitte vom Feld. Und es ist im Umkreis von, ich will mal sagen, 5 Yards vor ihm steht seitlich versetzt einer. Und sonst steht die nächsten 10 Yards kein Spieler um ihn rum. Rodgers schaut ungefähr, ich würde sagen, zwischen 1 und 2 Sekunden schaut er ihn an und zieht dann aber den Ball zurück. Und scrambled, der schafft dabei zwar ein neues First Down, aber das ist auch sowas, genau so ein Beispiel, wie du gerade gesagt hast. Die Entscheidung gegen den Receiver, also die Entscheidung dagegen, ihm zu vertrauen. Und ich weiß nicht wieso, weil MVS ist zwar ein Rookie, aber der hat ja eigentlich diese Saison schon gezeigt, dass er zuverlässig ist. Und klar lässt jeder mal Bälle fallen, aber wenn ein freier Receiver in der Gegend rumsteht, Warum wirft er dann nicht an? Das ist generell die Saison, kommt das schon öfters vor und jetzt auch in dem Spiel, wie du es jetzt gerade gesagt hast und die Szene, wo ich jetzt anspreche. Es passiert einfach oft und es ist was wir eigentlich von Aaron Rodgers nicht gewohnt sind. Deshalb, und das ist auch was, das man definitiv nicht auf die Verletzung schieben kann. Also ich meine, klar kann er Würfe nicht machen, die er in der Regel sonst macht. Klar ist er nicht so mobil, aber in der Regel ändert sich ja nicht, wie man so schön sagt, in Englisch, in der Decisiveness. Und da ist er eigentlich einer, der auch die schwierigen Würfe nimmt, der auch mal die riskanten Würfe nimmt, das One-on-One-Duell auch mal nutzen will, weil er gerade, wenn zum Beispiel ein Jordy Nelson noch da war oder auch ein Devontae Adams, bei denen er weiß, die machen in der Regel in One-on-One und wenn er das Ding dann auch noch so platziert, dass es Backshoulder in der Regel ist, dann hat der Receiver, hat der Verteidiger quasi gar keine Chance mehr. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Verteidiger das Ding abwehrt, aber eine Interception wird es definitiv nicht. Aber diese Saison sieht man viele Sicherheitspässe auch einfach. Und auch wenn es sich irgendwie nach Blasphemie anhört, irgendwie ist Rodgers aktuell nicht der, den man sehen will oder den man auch in der Vergangenheit gesehen hat. Schwierig. Meint ihr, es liegt daran, dass er den Receiver nicht vertraut? Oder dass er seinen eigenen Fähigkeiten, den Ball dorthin zu werfen, wo nur der Receiver ihn fangen kann, dass er den Fähigkeiten von sich selber nicht vertraut? Ich weiß es nicht. Also ich nehme mal das Bears-Spiel als Beispiel. Gerade am Ende, als er wieder reinkam, die schnellen, kurzen Pässe auch werfen musste, hat er keine große Zeit überhaupt nachzudenken. Da kam eigentlich jeder Ball genau an. In den letzten Wochen aber auch viele Bälle einfach zu tief, also hinterworfen, überworfen. Jetzt zum Beispiel auch in der Endzone in diesem Spiel ein Ding, das viel zu hoch war. Ich habe das Gefühl, dass er aktuell sich selber nicht so wirklich hundertprozentig vertraut, dass vielleicht auch wirklich das Selbstbewusstsein ein Stück weit angeknackst ist, weil eigentlich beispielsweise Adams ist ja einer, dem er wirklich zu 100% vertraut, bei dem er auch fordert, der muss noch besser in Szene gesetzt werden, der braucht noch mehr Routen, die ihn als Number One Receiver herausstellen. Von daher kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er insbesondere Adams nicht vertraut. Und über die Rookies hat er auch schon sehr, sehr viel Positives berichtet. Klingt logisch für mich auch, weil ich habe mir jetzt das All-22 nicht vom ganzen Spiel angeguckt, aber von Großteilen davon. Und ich habe mindestens 3 Szenen gesehen, wo bei einer Go-Route oder also auf jeden Fall bei einer tiefen Route, wo der Receiver einen halben Schritt, vielleicht einen Dreiviertelschritt vor dem Cornerback ist. Und wenn er dann einen perfekten Backshoulder-Pass wirft, dann ist es ein Big Play, ganz klar. Aber er macht es bei keinem der 3 Spielzüge, wirft er den Ball, sondern entscheidet sich entweder für eine kürzere Route, wirft den Ball weg oder macht irgendwas anderes damit. Hoffen wir, dass es und wenn er es macht, funktioniert es nicht. Also das war die eine Incompletion auf, ich glaube es war St. Brown, links außen eine Go-Route und hat den Corner eigentlich schon um einen halben Meter oder so geschlagen und dann kommt der Pass halt viel zu kurz. Also also da dachte ich mir halt auch so, ey, komm schon, das kann man jetzt auch mal machen. Und das dann halt, also was mich dann halt so ein bisschen ärgert, ist, dass Rodgers danach hingeht, also er wirft diesen Ball und er kommt total schrecklich und er dreht sich weg und schüttelt mit dem Kopf, als hätte EQ jetzt irgendwas falsch gemacht oder so. Aber also ich habe an diesem Play absolut nichts gesehen, was EQ hätte anders machen können. Also vielleicht hat er sich auch einfach über sich selber geärgert, kann ja auch sein. Ja, aber ich finde halt, also wenn ich finde es schon nicht gut, wenn man sich über andere ärgert, aber gerade wenn er über sich selbst ärgert, dann muss er einfach mal so ein bisschen, er muss einfach mal, ich habe das Gefühl, er ist einfach mental nicht so richtig dabei. Er muss sich einfach mal so ein bisschen in den Griff bekommen und einfach mal befreiter spielen. Das ist halt so das Ding, auch mit diesem, wo du meintest, dass du findest es gut, dass wenn es entscheidende Downs sind bei Dritter und Kurz oder so, dass Rodgers das in die Hand nimmt, da ihm nicht, gibt den Ball ab. Er muss nicht immer alles alleine machen und er muss nicht immer in jedem Play einen 30-Yards-Pass machen und er muss nicht immer alle 2 Pässe einen Touchdown machen. Es reicht, wenn er, Aaron Nagler nennt es immer Dinkin and Duncan, also einfach hau kurze Plays raus. Kurzes Play, lauf hin, snap sofort, kurzes Play, lauf hin, snap sofort und so weiter und spiel dich einfach mal übers Feld. Also du musst nicht mit... Das ist also die Patriots-Spielweise. Genau, im Prinzip wie die Patriots. So eine typische West Coast-Offense, was ja eigentlich so McCarthys Spielweise ist, was aber halt nicht Rodgers Spielweise ist. Das nervt mich so ein bisschen. Also das ist halt... Also ich meine, okay, wenn du jetzt zurückliegst, dann willst du eher die tiefen Pässe haben. Aber ein schneller Drive mit kurzen Pässen ist da, gerade wenn die Corner und Safeties tief abdecken, doch viel, viel besser. Also das funktioniert doch viel, viel besser. Ist für mich noch unverständlich. Noch ein Punkt, der vielleicht Hoffnung macht. Nee, es 2 Punkte sind sogar, die Hoffnung machen. Zum einen, in den Drucksituationen ist Aaron Rodgers immer noch, also auch diese Saison, grandios. Er ist, hat, ESPN hat es gepostet, der beste Quarterback gegen den Blitz, also wenn wirklich Druck kommt. Andererseits ist er auch richtig gut, wenn es darum geht, dass die Packers hinten liegen und dringend im 4. Quarter noch irgendwie was raushauen müssen und gewinnen müssen. Das Ganze wird sich jetzt wahrscheinlich noch zuspitzen mit dem Druck, weil die Packers jetzt fast jedes Spiel gewinnen müssen, um in die Playoffs zu kommen. Und dann gilt es ja sowieso, jedes Spiel dort zu gewinnen, sollten die Packers das schaffen. Und ich glaube, in den Drucksituationen kann er noch so richtig aufblühen. Und das ist meine Hoffnung jetzt für die nächsten Spiele, weil er permanent unter Druck stehen wird. Und auf der anderen Seite, den zweiten Punkt, den ich erwähnen wollte, ist, dass die Packers bisher in den Trainings Sessions wenig trainiert haben, wie die zweite Phase des Spielzugs aussieht. Also es gibt bei den Packers gibt's sowas, das gibt's nicht bei allen Teams, zum Beispiel bei den Patriots bin ich mir zu 100% sicher, dass es denn diese Trainings nicht geben wird. Und zwar ist das, wenn Aaron Rodgers entscheidet, sich zu scramblen, dann beginnt bei jedem Spielzug, ist es eingebaut bei den Packers, die zweite Phase. Die zweite Phase ist, die Receiver orientieren sich, wohin läuft Rodgers und sie laufen ihm entgegen. Und das hat man jetzt gesehen bei mehreren Spielzügen. Ich habe es gesehen bei EQ, ich habe es gesehen bei MVS, ich habe sogar gesehen bei Randall Cobb, bei Devontae Adams, nicht bei Randall Cobb, dass sie das noch nicht so wirklich für diese Saison verinnerlicht haben. Das liegt vermutlich daran, dass Aaron Rodgers jetzt gerade in den letzten Wochen nicht scramblen konnte, weil er verletzt war. Jetzt hat er das, ich glaube, Moment, ich muss nachgucken, 6-mal gemacht, wenn ich mich nicht irre. Genau, er ist 6-mal gelaufen. Na, aber zu den 6 Läufen kommt ja noch dazu, wo er gescrambled ist und geworfen hat. Ja, stimmt. Also zum Beispiel der eine Touchdown von Davante Adams war ja auch so ein Scramble, glaube ich, links raus, wo er dann doch noch zu Adams wirft. Stimmt. Ja, hast recht. Genau, aber auf jeden Fall ist es ja so, dass diese Spielzüge jetzt wieder erstmal wieder eingearbeitet werden müssen in die Trainings, weil die bisher nicht Bestandteil waren. Und deswegen ist es vielleicht jetzt noch verzeihlich für dieses Spiel, vielleicht noch für die Seahawks, wenn die Receiver das noch nicht so drauf haben für diese Saison. Aber danach muss es dann auf jeden Fall verinnerlicht werden. Und ich glaube, das werden die Packers jetzt auch wieder verstärkt üben. Und dann habe ich da ein bisschen Hoffnung dafür, dass es gegen Ende der Saison noch besser wird. Wollt ihr noch was zu Rodgers sagen? Weil sonst würde ich nämlich gerne noch zu einem anderen Mannschaftsteil etwas sagen. Und der andere Mannschaftsteil ist nicht die Defense. Ja, nö, also ich bin fertig soweit mit der Offense. Ich bin mittlerweile, ich weiß nicht, ich bin nicht begeistert von Coach McCarthy, aber es gibt einen Coach, den ich viel lieber gefeuert sehen würde, und zwar ist es unser Special Teams Coordinator Ron Zook. Mama mia, was haben die da sich wieder geleistet? Einen geblockten Punt haben sie sich geleistet und ein Fumble beim, was war's? Punt Return, wenn ich mich nicht ganz... Es war ein Punt Return von Jamaal Williams. Mich so gefreut, ey, es ist das erste Mal so gefühlt, also nicht das erste Mal, aber das erste Mal, dass er wirklich nicht entweder ihn mit einem Fair Catch fängt oder mit einem Fair Catch fängt, 2 Yards läuft und schon fast selbst hinfällt, sondern er ist wirklich gelaufen, das erste Mal überhaupt, und hat irgendwie 10, 15 Yards gemacht oder so. Ja, dann passiert sowas, und es gab wieder 2 Strafen gegen die Special Teams. Ich weiß nicht genau, was los ist bei denen, ob die das überhaupt nicht mehr üben jetzt oder ob... Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall läuft da irgendwas komplett falsch. Jedes Spiel gibt es mindestens 2 Strafen, wo irgendwelche guten Returns zurückgepfiffen werden und dann Rodgers an der eigenen 10 starten muss, statt an der 35. Oder wo irgendwelche dummen Aktionen, die sich einfach leisten. Einen geblockten Punt, Entschuldigung, wie oft passiert es eigentlich? Darf nicht passieren. Ein Fumble beim Punt-Return passiert ab und zu, soll auch nicht passieren. Und in dieser Regelmäßigkeit wirklich grottenschlechte Plays von den Special Teams. Also irgendwas muss sich da dringend ändern, weil die Special Teams sind vielleicht nicht der wichtigste Mannschaftsteil, aber sie sind trotzdem der Mannschaftsteil, der ein ganzes Spiel am Ende entscheiden kann. Wenn es gut läuft, haben die Packers ja auch schon gehabt. Die haben ja schon legendäre Kick-Returner und Punt-Returner gehabt. Einer ist sogar Super Bowl-MVP geworden. Und auf der anderen Seite, das, was jetzt gerade los ist, also ich habe echt große Sorgen, weil in den Playoffs kann ihnen das mal richtig wehtun. Vor allem, wenn es eng wird gegen Ende von einem Spiel und dann fummeln die irgendeinen Punt-Return, dann kann sich dadurch das Spiel ganz einfach entscheiden. Ja, wobei das sich ja, also da kommen wir gleich nochmal genauer zu, aber mit der Rückkehr von Davis vielleicht ein bisschen verbessern könnte. Naja, die Strafen durch irgendwelche Block in the Back, die wird er auch nicht verhindern können. Ja, natürlich, aber zumindest die Fumbles werden wir damit hoffentlich endlich abstellen, wenn wir endlich jemanden haben, der wirklich returnen kann. Es ist ja auch so ein bisschen, Jair Alexander ist ja auch nie so richtig fit, sonst würde ich einfach sagen, lass den nochmal returnen, weil hat er im College gemacht und hat er echt gut im College gemacht. Aber wenn er halt sowieso ein bisschen Probleme hat, dann bin ich dabei allen Coaches, dass ich sage, nee, lass den mal raus, bitte. Absolut. Ich denke auch, Kopp wäre normalerweise einer, den man einsetzen könnte, aber der ist mittlerweile halt auch schon ein paar Jahre älter. Und zum anderen, dadurch, dass er eh dauernd verletzt ist, würde ich ihn jetzt nicht noch in sowas Verletzungsanfälliges schicken. Ich meine, man hat zum Beispiel gesehen, was mit Lucas Patrick passiert ist, der jetzt im Concussion-Protokoll ist, weil er voll in 2 Männer reingelaufen ist und das Ding dann auch fast noch gefumbelt hatte. Ja, also ausbaufähig aktuell definitiv. Also zumindest das Return-Game. Ich muss sagen, beim Kick selber hatte ich, glaube ich, beim letzten Podcast schon gesagt, also die Coverage da, die Kick-Coverage ist gut. Diesmal war es Oren Burks, der direkt bei den ersten, weiß gar nicht, was, Punts jeweils? Nee, das war bei den 2 Kickoffs. Ah, gut. Da ist er, glaube ich, direkt der Erste gewesen in beiden Fällen, der den gegnerischen Spieler dran gehindert hat, einen guten Return zu machen. Und ansonsten haben wir halt auch mit Jones beispielsweise einen, der da auch immer gut dabei ist. Und jetzt auch mit den stämmigen Rookie-Receivern, die schnell sind, aber gleichzeitig groß und auch entsprechend stämmig und das Ganze auch begleiten können. Also da haben wir ein paar gute Leute, aber Kick Return ist definitiv etwas, wo die Fehler abgestellt werden müssen. Wobei man ja auch dazu sagen muss, also es gab ja auch ein positives Ding, als bei dem Punt Fake Raven Green für 26 Yards gelaufen ist und das neue First Down geholt hat. Also es ist nicht alles Mist. Und ich meine, wir haben, weil Max vorher fragte, wie oft passieren geblockte Punts, wir haben sogar schon einen Punt-Block-Touchdown gemacht. Alles, ja. Von daher, also die Special Teams sind nicht nur Mist, aber das Problem ist, sie sind meistens entweder Highlight oder Mist. Also es gibt einfach wenig komplett solides Spiel einfach. Und wenn ich mir angucke, die Snaps von Hunter Bradley sind so schrecklich. Also mir tut J.K. Scott wirklich manchmal ein bisschen leid, wenn ich sehe, was da für ein Mist rauskommt. Also sowohl bei dem einen Punt, da kam der, also den hätte er eigentlich Dropkick direkt weiterschießen können, den hätte er fast schon gar nicht mehr fangen können. Aber auch bei den Kicks, wenn er für Crosby hält, dann kommt der Ball mal einen halben Meter zu weit nach rechts oder so. Also es ist echt alles nicht so cool. Und gerade wenn man bedenkt, dass wir relativ viele Spieler haben, die in der Defense fast oder in der Offense allgemein fast nicht zum Einsatz kommen und halt eigentlich nur Special Teams spielen. Das ist auch nicht bei allen so. Also es gibt auch Teams, da ist das größer verteilt. Dann ist es schon ein bisschen schade. Ja, vielleicht hat Bradley auch den Snap aus Versehen an Green weitergegeben, dass er eigentlich gar nicht zu Green geben wollte, sondern das kann natürlich auch sein. Ich habe ja schon vermutet, als wir Drew Carter, glaube ich, als wir den kurzfristig gesigned hatten, habe ich schon gesagt, wir stellen jetzt einfach zwei Panther aufs Feld, damit Hunter Bradley irgendwas trifft. Also ja, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass er dann einen von beiden erwischt, ja. Naja, darf man das oder ist das eine Illegal Formation? Darfst du theoretisch. Also du darfst auch fünf Panther hinstellen, wenn du willst. Darfst ja auch mit drei tiefen Running Backs spielen oder so. Also im normalen Offense-Game ist es ja ein normaler Offense-Spielzug. Also beziehungsweise fünf darfst du nicht, weil es muss ja deine Line stehen mit fünf Leuten. Stimmt. Und dann musst du auf beiden Seiten einen haben. Das heißt, es müssen sieben vorne sein und die anderen vier darfst du auf dem Feld dahinter, glaube ich, verteilen, wie du willst. Ah ja, stimmt. Das heißt, du könntest auch theoretisch dir vier Panther in Reihe stellen und gucken, wer ihn fängt. Na, dann probieren wir das mal aus. Oder wir verpflichten einfach unseren guten alten Brad Goody. Ja, oder Ron Zook bringt Hunter Bradley einfach mal snappen bei. Ja, naja. Über die Defense müssen wir noch reden. Genau, die Defense. Muss man jetzt dazu sagen, die Dolphins waren jetzt kein Top-Gegner. Der gegnerische Quarterback heißt Brock Osweiler und hat eine Interception und null Touchdowns geworfen. Allgemein haben sie keinen Touchdown gemacht, was definitiv Leistung unserer Defense war und echt stark war. Wir haben es auf 6-6 gebracht insgesamt, glaube ich. Ja. Davon hat einen Kenny Clark selbst gemacht und ein anderer gehört quasi Kenny Clark. Also das ist so mein Defensive Player of the Match. Der hat so ein verdammt gutes Spiel gemacht. Dann hat Bashaud Breeland eine Interception gefangen. Was ein bisschen traurig ist, ist, dass Kentrell Bryce sich verletzt hat und das bis jetzt noch unklar ist, ob er wiederkommt bis Donnerstag. Aber was mir da Mut gemacht hat, dass Raven Green ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat, auch in der Defense. Also der hat ja den Fake Punt ist er gelaufen, aber auch in der Defense hat er ein gutes Spiel gemacht. Er hat einen Sack gemacht, der echt schick war anzusehen, muss ich sagen. Hat einen Schritt zurück gemacht, hat ein bisschen gefaked, als wieder in die Coverage geht und ist dann mit Speed nach vorne, sah cool aus. Hätte fast noch eine Interception gefangen, wenn er ein bisschen ballsicherer gewesen wäre. Und auch sonst eigentlich sah das von ihm soweit ganz gut aus und es stimmt mich positiv, dass wir doch eigentlich Safeties haben, die das spielen können, auch ohne Clinton Dix und Whitehead. Und ansonsten, ja, gibt's. Also, die haben so ein bisschen Nitpicking mit Josh Jackson betrieben. Der war so ein bisschen das Opfer der Dolphins, wurde immer wieder auf Josh Jackson geworfen und dann war immer wieder sein Gegenspieler frei. Das ist halt so ein Rookie-Ding. Das ist auch so ein bisschen den Verletzungen geschuldet, wenn halt andauernd irgendwer fehlt. Jetzt hat dieses Spiel Kevin King gefehlt, der Nummer 1 Corner ist. Jamon Williams spielt Safety, beziehungsweise hat zwischendurch auch einzelne Snaps dann wegen der Verletzung auf Corner gespielt, aber ist theoretisch jetzt auf Safety. Das heißt, unsere zwei Starting Corner vom Anfang der Saison fehlten in dem Spiel. Und dafür war es ein echt gutes Spiel, meiner Meinung nach. Ja, und Jair Alexander hat wie immer ein Monster-Game abgeliefert. Unglaublich. Super starker Pick von Gute Kunst. Kann man nicht einfach nur jede Woche wieder sagen. Ich würde auch noch anmerken, dass die Defense auch recht schwer hatte, weil da das zwischenzeitlich auch durch den vermasselten vierten Versuch oder auch durch den Fumble entsprechend schlechte oder gute Feldpositionen, muss man dann sagen, für die Dolphins bei rausgekommen sind. Das heißt, wir hatten in der Defense oft das Problem, dass die Dolphins schon halb über dem Feld waren und dann erst die Defense ins Spiel kam. Trotzdem gerade in der Red Zone richtig, richtig gute Defense gespielt. Also immer, wenn ich dachte, oh je, das könnte jetzt doch nochmal ein Touchdown werden, haben sie dann irgendwie den Stop gemacht, haben viele Sacks gemacht. Anmerken muss man auch, also insgesamt 6 Sacks, hast du ja schon gesagt, davon jeder ein anderer Spieler. Also insgesamt hatten ja Laurie, Clark, Sackrell, Gilbert, Green und auch Adams einen Sack. Und eben hatte ich noch gelesen, es sind insgesamt jetzt 15 verschiedene Spieler, die diese Saison schon einen Sack hatten. Also von den 31 Sacks haben 15 Spieler haben an denen mitgewirkt. Also das ist auch, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass Mike Patton da echt flexibel unterwegs ist und die Offense sich nicht wirklich einstellen kann, wer ist denn jetzt unterwegs und geht auf den QB los und wer fällt zurück in die Coverage. Also ich bin da jedes Mal wieder überrascht, wenn ich 7 Spieler in der Box sehe, dann kommt sogar, ich weiß gar nicht, welcher Spieler war es denn, irgendein D-Liner, der zurück in die Coverage getroppt ist und dann kommt der Corner und blitzt von der anderen Seite und ich denke mir, das ist echt geil, also da kann man auch als O-Liner irgendwann den Block nicht mehr machen und ist eigentlich schon im Double-Team gegen jemand anderen und das ist dann fast schon unfair. Zumindest muss man aber auch hinbekommen, dass die Coverage im Hintergrund so gut ist, dass der Quarterback den Ball überhaupt so lange hält. Und ansonsten würde ich auch nur noch Martinez nochmal erwähnen. Dadurch, oder obwohl er verletzt ist, er hat ja im Spiel gegen die Patriots was übel sich den Fuß umgeknickt, als er auf Tom Bradys Fuß gestiegen ist. Hatte letzte Woche ja auch einen dicken Fuß entsprechend und hat trotzdem dann 9 Solo-Tackles wieder gemacht. War auch im Run-Game wichtig, nachdem insbesondere gerade am Anfang Gore diesen 37 Yard Run hatte, ging danach gerade im Run Game bei den Dolphins auch nicht mehr so viel und ich denke, da ist auch Martinez definitiv beteiligt gewesen. Ja, den hatte ich jetzt nicht noch extra erwähnt, weil er zum einen wöchentlich immer wieder super Leistungen bringt und diese Woche tatsächlich mal keinen Sack hatte. Also Sack-Leader bei uns müssten, glaube ich, Fackrell und Martinez sein. Und du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, 31 Sacks und mit diesen 31 Sacks sind wir League Leader in Sacks. Trotz unserer Outside Linebacker. Und das muss aber auch sagen. Also da muss man ganz ehrlich sagen, hey, Mike Patton, Hut ab, geiles Ding. Aber auch viele jetzt gegen die Dolphins, muss man auch dazu sagen, waren ja jetzt vor dem Spiel 3 O-Liner, die gefehlt haben, die eigentlich Starter wären. Und ich glaube, einer der Starting O-Liner ist auch auf Injured Reserve, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich glaube auch 8 oder so gegen die Bills. Also ich glaube, 14 von den 31 kommen jetzt aus 2 Spielen. Also man muss leider auch mal ein bisschen relativieren, aber prinzipiell echt gut, ja. Noch ein kleiner ein kleines Bedenken von mir. Die Defense spielt vor allem dann gut, wenn sie gegen schlechte Quarterbacks spielt. Hat man es die Saison über schon gesehen und sie spielt gegen gute Quarterbacks nicht so ganz gut. Auch okay, aber da lassen sie schon einige Punkte zu. Ich habe das schon während wie es gegen die Seahawks läuft. Ich habe das schon während dem Dolphins-Spiel gesagt. Diese Blitzpakete, so wie Patton sie spielt. Und ich meine, Marco hat das eben schon so ein bisschen angedeutet. Also wenn dann teilweise mal ein D-Liner in die Coverage droppt, das kannst du nicht spielen gegen einen Quarterback, der das direkt sieht und das ausnutzt. Also gegen Tom Brady zum Beispiel, wir haben, glaube ich, also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich habe keine endgültigen Stats, aber ich glaube nach 3 Quartern oder so, oder ich glaube zur Halbzeit hatten wir irgendwie 3 Blitze gespielt oder so, was für uns halt unglaublich wenig ist. Und da muss man halt sagen, ja, also gegen Tom Brady, wenn du da blitzt ohne Ende und die Cornerbacks um die Ohren feuerst, dann feuert der halt unseren Linebackern die anderen, die Pässe um die Ohren. Und da kommt es dann halt wieder darauf an, wie gut sind unsere Outside-Linebacker. Und da merkt man halt wieder, nicht gut. Und auch, also Kyler Fackrell, auch wenn er 5 Sacks hat, also diese Woche der Sack sah tatsächlich gut aus, aber ich meine die anderen, ey, also ich meine, ich glaube 3 gegen die Bills, davon hat er irgendwie einen, er hat Josh Allen nicht mal berührt bei dem Sack, also ist auch, also die Sacks sind auch, wie gerade schon gesagt wurde, sehr, sehr schmeichelhaft für uns ausgelegt, so in der Menge. Gerade noch was Allgemeines auch zu dem Thema. Irgendwann die Woche oder letzte Woche hatte ich noch von Clay Matthews und auch von Perry ein paar Aussagen gelesen, in denen es um das Pattern-System auch geht. Man muss ja sagen, also es ist echt variabel, es ist abwechslungsreich und nach Meinung von Matthews und Perry sind auch die Arbeitsbeschreibung quasi, die Aufgabenbeschreibung der Outside-Linebacker ein Stück weit gewechselt. Also die sehen sich in erster Linie aktuell nicht wirklich als Pass-Rusher, sondern gucken halt auch, dass der Run beispielsweise über die Außen entsprechend mitgedeckt wird und wollen halt in das komplette Defensive-Scheme einfach reinpassen. Und da stellen sie in Anführungszeichen ihre eigentliche Aufgabe ein Stück weit zurück. Und ich denke, das kann man mit Sicherheit auch ein Stück weit so sehen, dass da aber die Production einfach zu gering ist, gerade in einem Perry, der echt ordentlich Kohle bekommt, hat die Saison, abgesehen von, ich glaube, diesen 3 Deflected Passen oder so, die man in einem Spiel hatte, bisher noch gar nicht auf sich aufmerksam gemacht. Ich weiß nicht, ob man das dann mit einer veränderten Aufgabenbeschreibung erklären kann. Dafür bin ich ehrlich gesagt, was die taktischen Sachen angeht, nicht firm genug. Aber fand ich trotzdem mal interessant zu lesen. Ich hätte jetzt gerne noch eine Anmerkung zu unserem Running Back Aaron Jones. Also eine kurze. Und zwar, um das Ganze mal historisch einzuordnen. Er hat ja momentan einen Durchschnitt von 6,8 Yards pro Lauf. Das heißt, wenn er einen Ball in die Hand nimmt, rennt er fast 7 Yards weit. In der Packers-Historie ist er damit bei Spielern, die mindestens 30 Laufversuchen für eine Saison gekriegt haben, auf Platz 2 hinter Larry Cooter. Der hat das Ganze 1950, hat er 6,9 Yards gehabt pro Lauf. Wenn man sich jetzt anschaut, okay, ein wahrer Nummer 1 Running Back, das heißt mal mindestens 50 Läufe bekommen pro Saison, dann ist er unter den Packers Nummer 1 in der Historie mit seinem momentanen Durchschnitt und in der NFL-Historie auf Rang 21 für eine Single-Season-Rushing-Average. Finde ich mal ganz interessant. Und momentan ist übrigens unser Laufspiel, habe ich gerade gelesen, auf Platz 2 in der NFL, wenn man sich den Adjusted Average anschaut, wo die Football-Outsiders immer erstellen. Das heißt, es sieht ganz gut aus, was den Lauf angeht bei uns. Das wollte ich jetzt noch schnell anfügen hier. Naja, es ist halt Aaron Jones. Also Aaron Jones ist einfach eine Maschine. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Schließen wir das Dolphins-Game ein bisschen ab. Roster-Moves. Es gibt diese Woche keine wirklichen Roster-Moves zu verkünden, aber Trevor Davis, der ja schon letzte Woche ins Training eingestiegen ist und deshalb auch schon quasi als eligible to, injured reserve Returnman festgelegt wurde, darf ab dieser Woche wieder mitspielen. Das heißt, habe ich eben schon so ein bisschen angemerkt, ab dem Spiel gegen die Seahawks haben wir wieder einen gescheiten Returner. Ich glaube nicht, dass er im Wide-Receiver-Duell irgendeine Rolle spielen wird, aber in den Special-Teams wird Trevor Davis wahrscheinlich vom Seahawks-Spiel Beginn an sofort wieder so der Nummer-1-Spieler sein. Warten wir es mal ab, ob er zurückkommt. Aber sonst war es wahrscheinlich mit den Roster-Moves. Genau, also zurück kommt er auf jeden Fall, weil dadurch, dass er ins Training eingestiegen ist, ist quasi schon gesichert, dass er auf jeden Fall diesen Platz beansprucht. Ah, verstanden. Alles klar. Und da wir auch einen Platz noch frei haben, nachdem Whitehead gekickt wurde quasi, also beziehungsweise Whitehead und Kasa, und dafür wurde ja, ich glaube, ein Cornerback nachgeholt, hatten wir auch diesen Platz noch frei. Dementsprechend wird er definitiv in den Roster zurückkehren. Die Frage ist, ob er direkt active ist, aber ich denke schon. So, dann kommen wir zum Injury Report. Wir nehmen Dienstagabend auf und der Dienstags-Injury Report ist noch nicht veröffentlicht. Dementsprechend können wir nur den von Montag nehmen. Der ist natürlich wenig aussagekräftig soweit. Die Packers haben überhaupt nicht trainiert und die Seahawks haben, ich glaube, sie haben einen Walkthrough gemacht, also quasi auslaufen am Tag nach dem Spiel. Ist jetzt beides wenig aussagekräftig. Das heißt, es sind beides Schätzungen. Ja, also es ist so, was wäre, wenn heute, ne? Aber da muss man halt ehrlich sagen, also so ein bisschen was steht drauf. Also man kann quasi sehen, was ist denn überhaupt aktuell? David Bakhtiari hat Knieprobleme, genau wie Brian Bulaga. Dann bei den Cornerbacks Kevin King halt immer noch mit seinem Oberschenkel, Beshaud Breeland mit der Hüfte, Kentrell Bryce eben die Verletzung aus dem Spiel gegen die Dolphins am Knöchel. Da gehe ich davon aus, dass er tatsächlich auch nicht spielen wird gegen die Seahawks. Es wird für ihn zu früh kommen. Randall Cobb noch mit dem Oberschenkel. Blake Martinez immer noch mit seinem Knöchel, hatte Max vorher erzählt. Und ansonsten Lucas Patrick halt mit der Concussion aus dem Spiel. Nick Perry hat auch irgendwas am Knie. Und dann halt Aaron Rodgers und Jimmy Graham, die beide halt ihre Kniethemen noch haben. Aber an sich, also ich glaube, bis auf Kentrell Bryce und vielleicht, also Kentrell Bryce, Lucas Patrick mit der Concussion, gehe ich davon aus, dass der auch out sein wird. Und ansonsten denke ich, dass da nur vielleicht bei Randall Cobb noch was Ernsteres ist. Der Rest sollte eigentlich spielen können. Vielleicht Kevin King noch, das weiß man nicht. Bei Nick Perry hatte ich auch gelesen, dass es bei ihm tatsächlich eng werden könnte. Aber genaueres hat man auch noch nicht gehört. Also Mike McCarthy hat auch gestern gemeint, das Erste, was er die Woche erfahren will, sind Injury News. Und das wäre die wichtigste Info der Woche, weil es halt teilweise echt viele sind. Aber ich denke, da kann man morgen irgendwas nachschießen, auch noch an einem Post, dass man einfach sieht, so sieht es vom Status her aus. Aber ist schon eine Menge, was da draufsteht. Ich hoffe, das dünnt sich noch ein bisschen aus. Genau, wobei man ja dazu sagen muss, dass Nick Perry auch gegen die Dolphins nur in Anführungszeichen 15 Snaps gespielt hat. Das heißt, er ist schon auch abseits seiner Verletzung ist er schon nur noch Nummer 3 bis Nummer 4 Outside Linebacker aktuell so von den Snaps gesehen. Witzigerweise ist die Nummer 1 ganz knapp Kyler Fackrell vor Clay Matthews. Ich wollte gerade sagen, weil dein absoluter Lieblingsspieler, ne? Genau, Kyler Fackrell. Nee, also ich muss Kyler Fackrell zugutehalten, er ist produktiv, er macht die Sacks, aber er hat halt, also es ist halt genauso wie die Interceptions von Haakley und Diggs, der steht halt einfach da. Und dann kommt jemand und den tackeln kann er, also den umtackeln kriegt er hin, aber alles andere halt auch nicht. Von daher, also sind geschenkte Sex, aber er finisht sie dann. Er kann sie auspacken. Er kann die Geschenke auspacken, sagen wir es mal so. Nehme ich einfach auch mal so an. Also nehme ich auch gerne mit, und wenn er das immer so macht und am Ende 15 Sex hat, ist mir das auch echt. Da stimme ich dir zu. Wenn Kyler Fackrell am Ende der Saison bei 15 Sex steht, dann feiere ich eine kleine Party. Ich dachte jetzt kommt so eine richtige, keine Ahnung, eine Flitzer-Aktion oder sowas. Nee. Dafür hat er mir jetzt schon zu viele gemacht. Ich hätte dir vor der Saison, wenn der einen einzigen Sack macht, feiere ich eine Party, aber dann hat er in seinem ersten Sack-Spiel gleich 3 gemacht. Aber naja, gehen wir mal ein bisschen weiter. Kommen wir zu den Seahawks. Marco, willst du da vielleicht erstmal mit der Defense anfangen? Was gibt's denn zur Defense von den Seahawks zu sagen, gerade so in Bezug auf unser Running Game was die wie gut die Seahawks sind, das zu verteidigen. Und auch in diese Probleme von Aaron Rodgers. Ja, sag mal, ich muss jetzt echt gestehen, ich habe die Seahawks diese Saison noch nicht wirklich oft gesehen. Habe mir das Ganze aber mal so ein bisschen Statistik auch angeguckt und habe festgestellt, also die Seahawks sind da auch so ein Stück weit Licht und Schatten, also ähnlich wie bei uns sieht das ein bisschen aus. Sind aktuell, was die Defense angeht, sag mal im Mittelmaß. Gerade die Run-Defense ist echt nicht so gut, also wirklich im unteren Drittel der NFL unterwegs, hat aber teilweise echt gute Spiele gegen den Run und auf der anderen Seite dann echt wieder schlechte. Also wenn wir mit unserer O-Line, die ja im Run-Block ganz gut ist oder echt gut ist und im Aaron Jones da versuchen, das Run-Game zu etablieren, denke ich, haben wir da gegen die Seahawks Defense definitiv die ein oder andere Chance, die wir nutzen können. Und ansonsten muss man sagen, die Seahawks sind ja irgendwo ein Stück weit im Umbruch. Also diese ehemalige Legend of Boom ist quasi non-existent. Jetzt hatten die auch noch Earl Thomas, der am Anfang der Saison, ich glaube in Week 4, sich das Bein gebrochen hatte. Ist natürlich auch eine Schwächung für die Defense, aber trotzdem sind sie in der Passing-Defense echt noch ganz gut unterwegs. Haben auch schon 10 Interceptions gefangen. Und dazu noch 7 Fumbles, obwohl auch der Pass-Rush bisher gar nicht mal so gut funktioniert bei denen. Ich meine, wir haben 31 und mit Factual natürlich ein echtes Tier da stehen. Die Seahawks haben nur in Anführungszeichen 23 Sacks, sind damit auch jetzt nicht unbedingt oben angesiedelt. Von daher sollte Aaron Rodgers auch die ein oder andere Sekunde sich entweder sowieso in der Pocket sollte die haben oder sich durch Runs erkaufen können. Von daher, da sieht es prinzipiell gar nicht so schlecht aus. Ist halt die Frage, ob wir es diesmal schaffen, die Receiver frei zu bekommen. Also ich denke, ein Faktor ist ja zum Beispiel Randall Cobb, der da helfen würde. Aber ansonsten müssen wir mal abwarten, wie auch die Run-Pass-Aufteilung sein wird, damit wir da die Defense ein Stück weit auseinandernehmen können. Wenn der Run funktioniert, wird es mit dem Pass natürlich dann auch ein Stück weit einfacher, wenn man die Verteidiger in die Box auch reinziehen kann. Von daher sehe ich da jetzt gegen die Defense nicht so schwarz. Ich glaube, du hattest auch eben erwähnt, dass sie wirklich echt am Schwanken sind. Also manchmal richtig gut, manchmal richtig schlecht. Ich denke, da wird Rodgers das ein oder andere einfallen und da auch im Passing-Game einige Yards zu machen. Das wäre zumindest mal die Hoffnung. Zudem gibt es bei den Seahawks genau wie bei uns auch die Probleme mit dummen Strafen. Also die haben da auch unnötige Fehler drin, kassieren dann Strafen, wo eigentlich der Drive schon over ist oder das Play schon over ist. Und wärmen das Ganze damit auch wieder ein Stück weit auf. Wäre natürlich schön, wenn die ganzen negativen Sachen, die ich jetzt angesprochen habe, dann auch so eintreten werden. Ich bin mal gespannt. Ja, kann ich im Prinzip gar nicht mehr so viel ergänzen. Was ich, also ich habe das Spiel jetzt gegen die Rams geguckt, so halbwegs, also nicht komplett. Ich habe ja, also eigentlich habe ich Packers geguckt, aber so ein bisschen nebenbei und auch so ein bisschen im Nachhinein noch reingeschaut. Was mir an sich halt aufgefallen ist, es tut mir ein bisschen leid für ihn. Ich würde es jetzt aber halt einfach nochmal erwähnen, weil das ja so Thema war. Shaquem Griffin spielt halt gar keine Rolle. Und da muss man halt ganz ehrlich sagen, dafür, wie der gehypt wurde und was der alles. Und dann irgendwie im ersten Game war er, glaube ich, sogar Starter oder so. Und mittlerweile hat er, ich glaube, seit 5 Games oder so keinen einzigen Defense-Snap mehr gesehen. Also das ist halt auch nicht so schön. Wenn man da so viel Party macht und am Ende ist er halt absolut non-existent. Dafür muss ich sagen, gefällt mir sein Bruder sehr gut. Shaquem Griffin, Cornerback, beziehungsweise Defensive Back, ich weiß gar nicht, ob der auch Safety spielt. Der spielt relativ gut und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass da unsere Receiver wirklich ein paar Probleme mitbekommen könnten. Aber alles in allem stimme ich dir auch darin zu, dass die Legion of Boom dass die Seahawks von der Legion of Boom ganz, ganz weit entfernt sind. ganz, ganz weit. Absolut. Ich hoffe auch, dass sie jetzt gegen die Packers nicht wieder damit anfangen, aber sag mal, trotzdem besser, als ich gedacht hätte. Also nachdem da so viele gute Spieler abgewandert sind und auch Thomas entsprechend das Handtuch werfen musste für die Season. Trotzdem echt noch respektabel, gerade was die Pass-Defense da spielt. Und von daher ein Pappenstiel wird es auf jeden Fall nicht. Trotzdem gute Defense, besser als man erwartet hätte, gerade am Anfang der Saison. Von daher müssen wir trotzdem konzentriert sein. Also da wird Aaron Rodgers auch nicht die Dinger 3 Meter neben den Mann werfen dürfen. Dann haben auch die Seahawks dann eine Interception. Ja, kommen wir zum aktuellen Glanzpunkt der Seahawks, die Offense. Da ist immer noch so, die Offensive Line ist immer noch eine absolute Katastrophe. Also kann man eigentlich immer noch keinem erzählen, dass Russell Wilson immer noch hinter so einer Scheiße spielen muss. Aber das ist vielleicht auch gut für uns. Also wenn dann Kenny Clark zum Beispiel mal richtig in Form kommt, dann werden es vielleicht 2-3 Sacks. Das könnte auf jeden Fall ein interessantes Matchup sein. Unsere Defensive Line plus Outside Linebacker natürlich, beziehungsweise allgemein halt auch unsere Blitz-Packages gegen die Seahawks Offensive Line. Wobei man da dazu sagen muss, dass man natürlich, wenn man weiß, dass es eine Run-Heavy-Offense ist, ist es schwer zu blitzen, weil der Running Back halt im Notfall einfach in die andere Richtung läuft. Von daher, ja, werden wir sehen. Ich denke, Mike Patton wird ein schönes Konzept finden, um da die Offensive Line so ein bisschen auseinanderzunehmen. Aber was mir Sorgen macht, habe ich gerade schon so ein bisschen angesprochen, ist das Rushing Game, beziehungsweise auch das Screen Game genauso, ist ziemlich stark. Also Rashad Penny ist jetzt wieder von seiner Verletzung zurück und richtig dabei mit 108 Yards in 12 Versuchen und einem Touchdown. Mike Davis, bin mir gar nicht sicher, hat auch 58 Yards in 11 Versuchen. Dazu kommen bei Davis noch 22 Yards aus Screenplays. Und da muss man halt sagen, Russell Wilson ist ein Top-Quarterback, der läuft selbst. Der ist für 92 Yards gelaufen und hat dazu noch für 176 Yards geworfen und vor allem 3 Touchdowns geworfen. Das heißt, in der Red Zone ist da eher Russell, also die Touchdown-Maschine ist trotzdem immer noch Russell Wilson, nicht die Running Backs. Die werden eher dazu benutzt, um dann richtig nah ranzukommen, und dann ist es ein Russell Wilson, der auch über Running Backs, also zum Beispiel der eine Touchdown-Pass auf Davis, glaube ich bei 3 oder 4 Yards, so ein ganz kurzer. Am Ende ist es Russell Wilson, der dann eher in die Endzone wirft, als dass man Running Back in die Endzone läuft. Aber ich denke, da könnte unsere Defense ein bisschen Probleme mit haben, den Run zu stoppen. Und dann, wenn man zu viel auf den Run abstellen muss, dann kommt halt dann kommt die Stärke von Russell Wilson wieder raus, dass er dann eine Play-Action spielt und dann mal tief geht auf einen Tyler Lockett oder einen Doug Baldwin, und dann war es das. Deswegen wird das, denke ich, schwierig sein. Aber ich denke, das können wir schaffen. Das kann ein Mike Patton schaffen, hier die Offense auszuhebeln mit seinem Konzept. Ich habe auch noch 1-2 Punkte. Also zum einen O-Line, ja. Also Pass Protection ist nach wie vor echt grottig. Also die haben schon wieder 29 Sacks diese Saison erlaubt. Zum anderen haben wir ja auf dem Injury Report, der wie gesagt nicht wirklich offiziell ist, aber steht ja beispielsweise auch DJ Fluker drauf oder Jordan Simmons. Wenn dann noch 1-2 Leute ausfallen sollten, wird das Ganze natürlich ein Stück weit sogar noch einfacher für unsere Defense. Aber Run Game, also du hast es schon angesprochen, also ich habe mal reingeguckt, die sind aktuell wirklich Nummer 1 der Liga, was Run Game angeht. 273 Yards sind die gegen die Rams gelaufen, haben 34 Runs gegen 26 Pass Attempts, also eine Aufteilung, die bei den Packers wahrscheinlich in den letzten 30 Jahren nicht existiert hat. Und seit Week 3 haben die im Durchschnitt 176 Yards per Game Run. Das ist auch mit einem Russell Wilson an der Center eigentlich krank, was sie da an Yards machen. Also da muss auch ein Kenny Clark, der geil gegen den Run ist, da muss auch ein Mike Daniels, der geil gegen den Run ist, müssen da echt höllisch aufpassen. Also da wird auch ein Martinez wird da echt wichtig. Und bin mir auch nicht so sicher, ob wir da durchgehend mit einem Safety oder mit einem Cover-Linebacker spielen. Also da werden schon ein, zwei Leute mehr in die Box gezogen werden müssen, einen großen Teil des Spiels über. Und da wäre es echt klasse, wenn wir beispielsweise einen Kevin King zurück hätten. Und der dann zusammen mit Alexander wirklich auch Man-to-Man spielen kann, den Leuten auf den Fersen bleibt und das Ding auch verteidigt. Und ansonsten wird es halt echt problematisch, wenn man zu viele Leute auf den Run abstellen muss, dann kommt es halt, wie du gesagt hast, kommt halt mal das lange Ding, auch wenn Doug Baldwin war jetzt, glaube ich, lange verletzt, ob der schon wieder bei 100% ist, weiß ich nicht. Aber es wäre schwierig, also wenn man da von Anfang an schafft, wirklich das Run-Game zu stoppen, wäre echt wichtig. Also von den genannten eben ist ja auch noch dieser, ich glaube, Chris Carson heißt er, der ist prinzipiell auch nicht so schlecht. Und prinzipiell müsste man halt auch nochmal einen Spy auf Wilson abstellen. Das könnte dann beispielsweise auch mal ein Clay Matthews machen, der dann immer etwas beherzter vielleicht mal tackelt, als in dem ein oder anderen Spiel schon gesehen, wo er gegen den Quarterback gegangen ist und der trotzdem einfach weglaufen konnte. Aber das wird definitiv echt eine Herausforderung für die Kollegen, insbesondere in der D-Line. Ja, zu Chris Carson noch. Chris Carson war letzte Woche zumindest verletzt. Und steht auch auf dem Injury Report wieder drauf. Doug Baldwin hat in den letzten zwei Wochen, also hat vor zwei Wochen gegen die Chargers, hat er mit 72 Snaps, 89% der Snaps, immer noch am meisten Wide Receiver Snaps bekommen. Und gegen die LA Rams hat er 67 von 68, also 99% der Snaps gespielt, stand er auf dem Feld, der Offense Snaps. Von daher, also der wirkt ziemlich fit und hat 5 von 5 gefangen für 39 Yards, dazu ein Tyler Lockett 5 von 6. Aber was man auch nicht unterschätzen darf, sind Moore und Vennett, mit denen kommt Russell Wilson auch gut klar. Von daher, also man darf das Passing-Game auf jeden Fall nicht unterschätzen, auch wenn die Seahawks klar gesagt haben, wir sind eine Run-First-Offense und wir laufen und laufen und laufen und das können sie gut. Aber trotzdem darf man nicht unterschätzen, die Jungs können auch, also da ist ein Russell Wilson, der kann auch passen und da sind auch genug Leute, die den Ball fangen können. Von daher darf man das nicht aus den Augen verlieren. Stimme ich dir absolut zu. Also habe ich auch gar nicht mehr zu sagen. Wird definitiv spannend zu sehen, wie da auch Mike Patton gegen die Offense klarkommt. Also ich glaube, das ist jetzt die erste Offense, die auch wirklich so ein richtig Run, weiß gar nicht, wie ich es auf Deutsch sage, Run-Heavy-Game. Ist halt eine Run-First-Offense. Muss man halt, also genau. Kann man so sagen. Wobei man dazu sagen muss, Run in Grenzen halten hat ja gegen Todd Gurley soweit eigentlich schon ganz gut geklappt. Also wenn man sich drauf konzentrieren kann, wie halt, als wir uns halt gegen die Rams drauf konzentriert haben, lief es soweit eigentlich ganz gut. War aber auch im Prinzip ein Runner, ne? Also selber Run-Stil immer wieder und wenn man wirklich auf drei, wenn Carson fit ist, wirklich vier verschiedene Leute achten muss, die rennen können, ist schon recht interessant. Und ich glaube, Lockett ist beispielsweise auch einer, der ab und zu mal in Motion eingesetzt wird, um dann über die Außen beispielsweise zu gehen. Und ja, der kommt auch vereinzelt ab und zu mal rum. Wobei man dazu sagen muss, wenn sowas passiert, das ist ja relativ schnell erkennbar. Da hoffe ich dann darauf, dass unsere beiden Outside-Corner, also halt vor allem Alexander, aber vielleicht auch Kevin King, wenn er wieder fit ist, falls er fit ist. Also bei Kevin King mache ich mir gar keine Sorgen, auf der anderen Seite bin ich gespannt, dass da dann der Outside-Corner einfach auch bei uns schnell genug ist und da den Motion-Run von Lockett verhindern kann. Also gerade J.E. Alexander ist da ja ein Gott gegen fast schon. Hat auch gutes Tackling. Also hat, sag mal, letztes Mal, ich glaube, gegen einen Tight End, wo er versucht hat, ihn wegzublocken. Das hat halt semi gut geklappt, aber generell gut als Tackler auch unterwegs. Von daher sehe ich, sag mal, die Schwierigkeit jetzt auch nicht unbedingt. Ja, wobei man dazu auch sagen muss, ja, es sah komisch aus. Also er hat ihn halt geschubst und irgendwie stand er einfach immer noch da. Aber er hat ihn aufgehalten und dann kamen halt seine Kollegen zur Hilfe und haben ihn in den Boden gerammt. Also es reicht ja im Notfall auch. Also es ist natürlich schön, wenn der erste Tackler ihn schon zu Boden bringt. Aber ihn erstmal aufhalten und dann kommt jemand anders, der ihn in den Boden rammt, ist, kommt spieltechnisch auch aufs Gleiche raus. Deshalb. Also besser als unten am Fuß versuchen zu greifen, der Spieler haut ab und... Definitiv, ja. Dieses komische an den Fuß rutschen, was die Packers alle machen. Ist immerhin keine Strafe dann. Ne. So, dann kommen wir jetzt zum spannenden Part. Die Bold Predictions. Deine Bold Prediction für das Spiel gegen die Seahawks. Ja, ich habe eben tatsächlich auch mal wieder auf unsere Scores jetzt die ganze Zeit geguckt, um mal zu schauen, wie sich das auch statistisch ausdrückt, dass die Offense gefühlt nicht wirklich ins Rollen kommt. Und ich habe festgestellt, wir haben tatsächlich diese Saison erst zweimal mit über 30 Punkten das Spiel beendet. Und zwar einmal gegen die 49ers mit 33 Punkten und einmal gegen die Dolphins mit 31. Jetzt ist die Seahawks Defense zwar kein Sparring-Partner, sondern eigentlich ganz gut. Aber ich hoffe jetzt wirklich mal, dass die Offense mit diesem Blueprint aus dem Spiel gegen die Dolphins ins Rollen kommt und wir endlich mal über diese 35-Punkte-Marke einfach kommen und uns an Offenses rantasten, wie beispielsweise die Rams oder auch die Saints, die gefühlt jede Woche 40-plus-Punkte da rein donnern. Von der gehe ich von aus, dass der Aaron Rodgers endlich mal wieder 3-4 Touchdown-Pässe macht und auch das Run-Game funktioniert, dass der Aaron Jones 1-2 macht oder Williams von mir aus noch einen dazu und wir wirklich so gefühlt jeden Drive einfach mal mit Punkten abschließen und das im besten Fall nicht einfach Field Goals sind, sondern wirklich mal wieder Touchdowns und die Red Zone Efficiency wirklich nach oben treibt. Ja, und was, also dein Tipp sind 3-4 Passing Touchdowns von Rodgers? Genau, also ich sag mal, komm, ich sag 4. Es kommt dann punktetechnisch schon, kommen wir hin. Ich sag mal 3 Passing Touchdowns von Rodgers und 2 Rushing Touchdowns. Davon geht aber einer auf Williams, weil der in Goal-Line-Situationen als bulliger Typ eher genutzt wird. Okay, dann meine Bold Prediction ist, ich habe vorher schon so ein bisschen anklingen lassen, Raven Green, ich mag den Jungen total gerne. Raven Green mit einem Pick 6 und dann gibt's von Kyler Fackrell einen Fumble-Touchdown nach einem Fumble von Kenny Clark. Also 2 Defensive Touchdowns, einmal Green und einmal Fackrell nach einem Fumble von Clark. Du hast echt Bock auf die Party, ne? Ich habe richtig Bock. Vor allem auf Kyler Fackrell. Nee, ey, also ich muss sagen, er produziert halt und ist gut, aber ich halte ihn halt immer noch für voll den Fluppenspieler. Aber ein Ball, vielleicht kann er halt den Ball aufheben, wenn der Ball auf dem Boden liegt und Clark hat ihn auf den Boden geschlagen und dann hebt er ihn auf und rennt in die Endzone. Also Russell Wilson verliert ja gerne mal den Ball, wenn er gesackt wird. Von daher halte ich das nicht so für so unwahrscheinlich. Und wie gesagt, dann Raven Green macht noch einen Pick 6 und dann sind wir doch gut dabei. Da kommen noch deine 5 Touchdowns drauf und dann kann man doch eigentlich gar nicht mehr verlieren. Ja, da werden wir, ich glaube, bei 50 ungefähr dürften wir dann sein, oder? Wenn dann vielleicht noch Field Goals. Ja, 7 Touchdowns Touchdown sind 49. Ja, Field Goals, Crosby ist immer gut. Genau, dann noch 5 Field Goals hinten drauf. Also wir legen, ich überlege mal oder ich frage mal in der Runde ein bisschen rum, ob wir vielleicht ein bisschen zusammenlegen, um dir ein Kyler Fackrell Trikot zu kaufen. Oh, bitte nicht. Okay. Dann dein Tipp, wie geht das Spiel aus? Ja, ich muss ja also jetzt mal mindestens 35 Punkte tippen, alles andere wäre ja. Genau, du musst deine Bold Prediction musst du auch anpassen jetzt. Ja, jetzt rattert es im Kopf halt schon, also ich glaube schon, dass wir die 38 Punkte machen, also entsprechend meine 5 Touchdowns sowie ein Crosby Field Goal. Und ich glaube aber auch, dass die Defense echt Probleme gegen die Seahawks bekommen könnte. Ich gehe mal davon aus, dass wir 24 kassieren. Also es wäre aber trotzdem recht deutlich. Das heißt 38-24. Wenn es so kommt, bin ich absolut happy. Gut, ja, ich habe zwei Defensive Touchdowns getippt. Dazu tippe ich darauf, dass bestimmt Aaron Jones wieder einen macht und Adams fängt sowieso jedes Spiel einen Touchdown. Und dann bin ich auch schon bei 28 und packst noch zwei Field Goals obendrauf, bin ich bei 34. Mit zwei Defense Touchdowns heißt es, dass die Seattle Offense zwei Drives weniger hatte, in denen sie punktet. Das heißt, bin dann bei, ja, sagen wir zwei, ich gebe ihnen zwei Touchdowns und zwei Field Goals, sind wir bei einem 20-34 für die Packers. Dann kommen wir jetzt nochmal zu einem Punkt am Ende, den wir bisher noch nicht so beleuchtet haben, und zwar, was bedeutet dieses Spiel für die Saison? Wie wichtig ist es, dass wir das Spiel gewinnen, und welche Spiele von den restlichen Spielen müssen wir denn überhaupt gewinnen? Willst du da erstmal deine Meinung zu sagen, Marco? Ja, also ich versuche mir auch kurz zu halten. Ja, sauwichtig. Also ist jetzt wieder ein Auswärtsspiel, wieder schwieriges Auswärtsspiel bei einem Gegner, der mit uns um einen Wildcard-Spot oder beziehungsweise wenn wir irgendwie noch in das Division die Krone uns aufsetzen können, wäre natürlich Bombe. Aber es geht um gegen einen direkten Konkurrenten auswärts in einem Stadion, das saulaut ist. Und wie gesagt, auswärts. Also wir müssen endlich mal zeigen, dass wir auswärts gewinnen können. Wir haben bisher viermal auswärts gespielt, viermal echt nicht. Also sag mal, gegen die Rams war echt gut, aber alles andere war halt teilweise grauenhaft. Also gerade gegen die Redskins und sowas hat echt keinen Spaß gemacht. Und daher jetzt einfach mal auswärts hinkommen, das Ding rocken, das Selbstbewusstsein wieder aufbauen. Und wenn man jetzt nochmal ein Ding verliert und dann in der Woche danach gerade wieder auswärts und wieder gegen einen Top-Gegner, diesmal gegen die Vikings, ran muss, hilft jetzt auch nicht unbedingt. Von daher, wir müssen das Ding allein schon für die Stimmung in der Mannschaft, für die Stimmung bei den Fans gewinnen. Kopp hat beispielsweise gesagt, aktuell ist nicht so diese Run-the-Table-Stimmung, und von daher sage ich auch, diese 35 Punkte, wir müssen die Offense einfach mal ins Laufen kriegen. Wir müssen mal ein geiles Spiel abliefern. Wir müssen das Spiel irgendwie gewinnen, auch wenn es ein richtig dreckiges Ding sein wird. Irgendwie müssen wir jetzt mal endlich in die Gänge kommen und einfach zeigen, dass wir auswärts gewinnen können und damit dann den Start quasi für die zweite Saisonhälfte legen und dann das Ding wirklich von hinten aufrollen, weil viel verlieren dürfen wir jetzt echt nicht mehr. Wir haben 4-4-1 und 9 Siege, ob die reichen, wage ich zu bezweifeln. Das heißt, 5 von 6 wird schon kritisch. Also man müsste fast 6 von 6 gewinnen. Den Rest überlasse ich dann einfach mal dir. Ja, im Endeffekt stimme ich dir zu. Aktuell, du hast gerade schon gesagt, aktuell sind wir 4-4-1. Wenn wir alles gewinnen, sind wir 11-4-1. 11-4-1 sollte... Also es könnte mit dem Division-Sieg schon fast knapp werden. Aber ich denke, 11-4-1 ist definitiv ein Wildcard-Spot. 10-5-1, also 10-6 hätte ich gesagt, wird wahrscheinlich nichts mehr. 10-5-1 haben wir schon mal. Hätten wir noch mal den Vorteil vor allen 10-6-Teams. Deshalb glaube ich, dass 10-5-1 auch schon reichen könnte. Deshalb sage ich, maximal ein Spiel dürfen wir abgeben. Und das am besten weder gegen Vikings noch gegen Bears. Und halt auch nicht gegen direkte Konkurrenten. Du hast gerade schon gesagt, die Seahawks spielen auch mit den Rams als klarer Division Leader, spielen die Seahawks auch um einen Wildcard-Platz. Könnte schwierig werden. Also ich sag mal, wenn wir gegen die Falcons vielleicht zum Beispiel noch ein Spiel abgeben, wäre das nicht schön, aber auch nicht dramatisch. Aber ich denke, Seahawks und die ganzen Division-Duelle und so müssen wir alle gewinnen, wenn wir irgendwie noch dabei bleiben wollen. Und ich persönlich glaube auch, dass wir mindestens 6 der kommenden 7 Spiele gewinnen werden. Dementsprechend kann man auch so ein bisschen die Frage von vielen beantworten, die fragen, ja, kommen wir noch in die Playoffs oder kommen wir nicht? Meiner Meinung nach, ja, wir kommen in die Playoffs. Wird sau schwierig, ja. Aber ich sag mal, wenn man jetzt insbesondere gegen die Seahawks und anschließend gegen die Vikings gewinnt, ist eigentlich erstmal alles offen. Ich gehe mal gerade auf ein Schedule ein bisschen ein. Wir haben danach noch die Cardinals zu Hause. Das ist definitiv machbar. Dann die Falcons, hast du eben schon angesprochen. Irgendwie immer ein schwieriger Gegner für uns, insbesondere in den letzten Jahren, aber auch zu Hause. Also ist durchaus machbar. Schwierig wird es dann wieder in Woche 15 im Soldier Field gegen die Bears. Und in Woche 16 sind wir in New York gegen die Jets, was, sag mal, wenn man jetzt gesehen hat, was sie gegen die Bills fabriziert haben, eigentlich auch ein Must-Win ist. Und in Week 17 gegen die Lions, ja, haben wir verloren, müssen wir definitiv zu Hause schlagen. Und wenn es am Ende in dem Spiel noch entschieden wird, ist vielleicht auch wieder Zeit für eine Rodgers Hail Mary, hoffentlich nicht, aber wäre auch eine schöne Möglichkeit, in die Playoffs noch einzuziehen. Gut, dann darf ich erstmal kurz noch Tschüss von Max sagen. Der musste leider schon während des Podcasts sich auf den Weg machen. Aber auch von mir Tschüss, schöne Woche, schöne Donnerstagnacht. Und dann auch nach unserem Spiel natürlich am Wochenende ein paar schöne Spiele auf eine Vikings-Niederlage und eine Bears-Niederlage und ich glaube, die Lions-Niederlage dazu kann ich mir nicht wünschen, weil, glaube ich, zwei von denen gegeneinander spielen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber auf möglichst viele Niederlagen von Division Rivals und wünsche euch ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Von mir auch noch Tschüss, falls überhaupt jetzt noch, ich glaube, wir haben recht lange geredet, überhaupt noch einer wach ist, aber hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.